Perfekt. Schön, dass ihr da seid. Hört man mich vernünftig oder schallt es zu viel? Passt. Perfekt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen heute die Klimademonstration von Fridays for Future. Wir gehen gleich einmal durch die Stadt umziehen mit dem Demo-Umzug, einmal durch auch ein paar Hauptstraßen. Genau, folgendermaßen einmal zum Ablauf. Ich werde gleich die Begrüßungsrede halten und danach wird der Herr Olaf Göbel eine Rede halten und Justus möchte auch noch was sagen. Ja, die Demo ist eröffnet. Ach so, ja, das ist jetzt obligatorisch gewesen. Super, dann haben wir es geschafft. Ihr alle, ich kann es nur noch einmal sagen. Unglaublich, dass wir hier heute stehen. Nach fast 5 Jahren Klimastreik in Hamm. 5 Jahre auf die Straße gehen, 5 Jahre die Politik aufrütteln. 5 Jahre für Klimagerechtigkeit kämpfen. 5 Jahre. Unglaublich. Trotzdem rückt die Klimakrise immer näher. Sie ist da, sie bedroht uns und unsere Lebensgrundlagen. Deshalb sind wir heute hier. Gemeinsam treten wir für das 1,5-Grad-Ziel ein. Wir wollen Taten sehen, Taten für Klimagerechtigkeit. Und in den vergangenen 5 Jahren haben wir viele Taten gesehen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, was die Bewegung erreicht hat. Ohne uns wären wir in Sachen Klimaschutz nicht dort, wo wir jetzt sind. Wir haben das Recht auf eine lebenswerte Zukunft. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Ein einklagbares Recht, was die Politik zum Handeln bringt. Wir haben ein Recht auf Zukunft. Ohne uns wären wir in Sachen Klimaschutz nicht dort, wo wir jetzt sind. Die letzten Atomkraftwerke sind vom Netz. Das Ausbautempo der erneuerbaren Energien hat zugelegt. Wir sehen immer häufiger Photovoltaikanlagen auf den Dächern, auch in unserer Stadt. Wir leisten einen Beitrag zur Energiewende. Ohne uns wären wir in Sachen Klimaschutz nicht dort, wo wir jetzt sind. Wir fordern einen preiswerten und am besten kostenlosen, gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Also einfach in den Bus oder die Bahn einsteigen, kein Ticket kaufen müssen, kein Nachdenken über Tarifzonen und pünktlich am Ziel ankommen. Mit dem 49-Euro-Ticket wird unserer Forderung hier näher gekommen. Doch auch ein Ticket für 49 Euro sind 49 Euro entfernt vom kostenlosen ÖPNV. Wir haben es geschafft, dass Schülerinnen und Schüler in Hamm kostenlos Bus fahren können. Wir haben es geschafft, dass eine neue Buslinie, die Ringbuslinie, das Nahverkehrsnetz in Hamm stärkt. Wir haben es geschafft, dass die Südstraße da vorne für Autos gesperrt wurde. Dafür haben wir uns beim Parking Day eingesetzt. In Hamm werden Radwege ausgebaut, Fahrradstraßen werden errichtet und es werden zahlreiche Fahrradparkplätze geschaffen. Und das ist gut so. Wir leisten einen Beitrag zur Verkehrswende. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Menschen bedanken, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. Insbesondere bedanken wir uns bei allen HandwerkerInnen, die Tag für Tag dafür sorgen, dass zum Beispiel die Energiewende gelingt. Danke. Ohne euch wären wir heute nicht dort, wo wir jetzt in Sachen Klimaschutz sind. In Hamm passiert viel für den Klimaschutz. Wir haben es geschafft, einen politischen Umschwung zu erreichen. Hamm wird Wasserstoffzentrum. Hamm hat auf unseren Druck den Klimanotstand ausgerufen. Trotzdem sind die Stadtwerke Hamm in der Lobby Zukunft Gas, ehemals Zukunft Erdgas, die sich seit ihrer Gründung für das klimaschädliche Erdgas einsetzt. Wir fordern raus aus der Erdgaslobby. Wir haben als Bewegung viel erreicht, doch wissen wir alle, dass für das 1,5-Grad-Ziel noch viel geschehen muss. Wir fordern für Deutschland das Erreichen von Netto Null bis 2035, den Kohleausstieg bis 2030 und eine 100%ig erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Dazu gehört eine schnellere Energiewende, gut ausgebaute Fahrradnetze, eine Gebäude- sowie Werbewende, autofreie Innenstädte und vieles mehr. Deshalb sind wir heute hier. Wir kämpfen weiterhin für Taten. Taten für Klimaschutz, Taten für Klimagerechtigkeit. Und an die Stadtwerke Hamm sagen wir, Erdgas ist klimaschädlich, Erdgas ist nicht die Zukunft. Wir sagen, raus aus der Erdgaslobby. Dankeschön. Dann darf einmal Herr Professor Göbel einmal zu mir kommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mal eine Frage, haben wir auch ein paar Schülerinnen und Schüler hier? Mal ein Handzeichen. Zwei, drei, drei habe ich gesehen, ja. Ja, das ist leider nicht begeisternd. Ich bin jemand, der immer gerne die Sachen dabei benennt, so benennt, wie sie sind. Schon ein bisschen enttäuschend. Also, dass die Jugend, um die es ja hier geht, das leider nicht so ganz ernst zu nehmen scheint. Da müssen die Akteure hier auch noch mal ein bisschen nachlegen. Irgendwie mal sich hinterher fragen, warum erreichen wir denn die Jugend nicht? Warum sind die, wo sind die denn jetzt? Was machen die denn jetzt gerade? Spielen die jetzt Fortnite irgendwo? Oder, okay, also, aber trotzdem, ich hatte sie also vorbereitet. Schön, dass ihr trotz Regen hier seid. Also dann zumindest die drei, die ich gerade gesehen habe. Herzlich willkommen. Guck mal, dass die Kumpels in Zukunft auch mitkommen. Ansonsten hat meine Vorrednerin ja gerade schon sehr viel gesagt. Fridays for Future hat sehr viel erreicht. Das ist wirklich gut. Das Thema ist bei den Menschen angekommen. Es kann, glaube ich, keiner mehr sagen, seitdem es Fridays for Future gibt, dass er noch nicht gehört hat, dass ein Klimawandel im Gange ist. Und konkret bewirkt hat man auch, dass die Politik zumindest in manchen Ländern wach geworden ist. Gerade in unserem Land hat die Politik viele Sachen angestoßen, die in die richtige Richtung gehen. Die sind auch eben schon genannt worden. Diese ganze Verhinderungspolitik, die die vorherige Regierung gemacht hat, also Windverhinderungsgesetze und alles erschweren, das ist weg. Das ist wirklich gut. Jetzt sind die Türen auf und jetzt kann man auch was tun. Und insofern hat Fridays for Future in Deutschland schon viel erreicht. Aber jetzt kommt ihr auch dran, die Jugend. Weil wenn man jetzt die Verhinderungsgesetze weg hat und man kann Windparks bauen und ich sage euch, ich bin ja Professor für Energietechnik und habe ganz viel mit Firmen zu tun, die Windparks bauen, die Solarparks bauen, die Solaranlagen auf die Dächer legen und da fehlt es überall, es fehlt an Ingenieuren und vor allen Dingen fehlt es an Handwerkern. Und es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass die Anzahl der Jugendlichen, die sich für vernünftige Berufe bewerben, nicht steigt, trotz der Fridays for Future. Das heißt, jetzt habt ihr die Tür aufgestoßen. Und jetzt muss man handeln. Und ich gehe in 4 Jahren in Rente. Ich mache auch gerne noch ein bisschen weiter. Aber die Zukunft, das müssen die Jugendlichen selber in die Hand nehmen. Die müssen jetzt anpacken, die müssen Berufe ergreifen wie Solateur, also Solaranlagen bauen. Die müssen Windparks bauen konkret. Das heißt, wir brauchen Maurer, wir brauchen Elektriker, wir brauchen Tischler, wir brauchen Industriemechaniker. Das sind die Berufe, die die Jugendlichen heute ergreifen sollten. Denn einen Nagel könnt ihr nicht in die Wand reinlabern, den müsst ihr mit dem Hammer reinhauen. Das heißt, die Laberberufe, die mögen vielleicht attraktiv erscheinen aus irgendwelchen Gründen, aber das ist nicht das, was wir jetzt brauchen. Das heißt, die Leute, die Handwerker werden wollen, die Leute, die eine Ausbildung machen wollen, sollen Handwerksberufe ergreifen und die Jugendlichen, die studieren wollen, die sollen Ingenieurwesen studieren, Mathematik, Physik und auch da nicht die ganzen Berufe, die uns da nicht großartig weiterbringen. Und mit diesem konkreten Statement möchte ich mich für die Anwesenden bedanken und das war's von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich lege das Mikro mal hier ab.